Fleisch verhassten Wucht. Und gar des Todes Schmerz sich nicht entsetzt. Was macht Christus, Herr Gottes Sohn? Die treue Heiland, der auf dem Sterbebette schon mit Himmelsüßigkeit den Geist ergötzet. Und Teil ihre